Kundgabe 3343. Empfangen durch Bertha Dudde am 24.11.1944. Gemeinsames Liebeswirken in der Endzeit. Die Meinen werden sich eng zusammenschließen müssen, wollen sie in der letzten Zeit nicht schwach und mutlos werden. Sie müssen einander aufrichten und sich Mut zusprechen. Sie müssen vereint meine Hilfe erbitten und gläubig erwarten. Sie müssen sich jede Gelegenheit zunutze machen, mein Wort zu hören, die Liebe zu üben und innere Zwiesprache zu halten mit mir, auf dass sie immer wieder gekräftigt an ihr Tagewerk gehen können und den Anforderungen der Welt gerecht werden, soweit sie nicht umgangen werden können. Denn die Zeit wird hart sein für einen jeden. Und wer sich die Kraft nicht holt von mir, wer nicht die Kraft meines Wortes auf sich wirken lässt, dem wird sie untragbar scheinen und ihn zu Boden drücken. Ich aber habe für die Meinen allzeit den Kraftspender bereit. Mein Wort, das aus den Himmeln euch geboten wird. Wer dieses hat, der wird auch diese Zeit durchhalten können. Er wird nicht achten der Drangsal und die Not nicht so fühlbar spüren. Er wird immer wieder herausgeführt, denn ich selbst breite meine Hände aus über ihn, dass ihm kein Leid geschehe. Ich selbst führe ihn an der Hand, dass sein Fuß nicht strauchle. Und ich selbst richte ihn auf und tröste ihn durch mein Wort, so er verzagt ist und sein Herz bangen will. Und darum wird mein Wort der einzige Kraftquell sein, und zu meinem Wort müsset ihr euch zusammenfinden. Ihr müsset mich zu euch sprechen lassen, zu jeder Zeit, in Not und Trübsal, in Bangigkeit und Bedrängnis. Ihr müsset auf meine Stimme hören und tun, was ich von euch verlange. Liebe geben stets und ständig, denn nur durch Liebeswirken ist die Not zu lindern. Denn dann ziehet ihr mich selbst zu euch, und mit mir werdet ihr alles überwinden. Und so ihr auch euren Feinden Liebe entgegensetzet, werdet ihr auch geistige Erfolge erzielen können. Denn wo ihr Liebe gebet, gewinnet ihr die Herzen, und ihr schwächt so die Macht des Gegners. Und ihr werdet viel Gelegenheit dazu haben, weil die Not alle Menschen in die Lage versetzt, sich Hilfe zu erbitten. Dann werdet ihr euch bewähren müssen. Ihr werdet einander mit gutem Beispiel vorangehen und die Liebe praktisch ausüben müssen. Und ich will euch die Möglichkeit geben, hilfreich tätig zu sein, auf dass ihr die Mitmenschen anspornet und sie erzieht zur Liebe. Und jeder Kreis soll sich behütet wissen von mir, der sich zusammenschließt im geistigen Streben, der mir zu dienen bereit ist und mein Wort begehrlich in sich aufnimmt. Ich werde immer mitten unter den Menschen sein, die mich zum Ziel haben. Ich werde ihnen offensichtlich zu Hilfe kommen in der Not. Ich werde die Einzelnen zueinander führen, auf dass sie mir gemeinsam dienen können. Ich werde ihnen allen Schutz angedeihen lassen, so dass sie niemals zu bangen brauchen. Denn niemals wird die Not größer sein als der, der sie über die Menschheit kommen lässt. Wer mich anerkennt als Herrn und Schöpfer des Himmels und der Erde, der wird nur seine Gedanken gläubig und vertrauend zu mir zu erheben brauchen, und ich werde ihn nicht enttäuschen. Sein Glaube ist auch Gewehr für meine Hilfe. Sein Glaube ruft meine Gegenwart herbei, und sein Glaube lässt meine Vaterliebe offenbar werden. Er wird nicht vergeblich zu mir rufen. Er wird Erhörung finden in jeder Not. Und darum gehet unverzagt der kommenden Zeit entgegen. Lasset mich walten und fürchtet euch nicht, denn meine Liebe und Allmacht wird die Zeit beenden und euch, meine Getreuen, hindurchführen zur ewigen Glückseligkeit. Und ihr werdet mir danken und mich loben, dass ihr diese Gnadenzeit durchleben durftet, denn sie trägt denen, die mir treu bleiben, vermehrten Segen ein. Ein Paradies auf Erden und ein glückseliges Leben dereinst in der Ewigkeit. Amen.